Während der folgenden 5 Tage hielt Petrosino sich bedeckt. Er aß im Café Oretto, traf seine Informanten, besuchte täglich Konsul Bishop und vergrub sich in den Archiven. Immer wieder änderte er seinen Decknamen, gestört wurde er nicht. Am 5. März berichtete er Bishop, er habe ein Treffen mit Baldassare Ciola, dem Polizeipräsidenten von Palermo, vereinbart, sei aber skeptisch, was diesen anging. Bishop versicherte Petrosino, Ciola sei aus anderem Holz geschnitzt als der Rest der sizilianischen Polizeiverwaltung. Er sei ein gebildeter Mann, der 10 Jahre in Mailand gearbeitet und dort die Ermittlungen im Mord an König Umberto I. geleitet hatte. In Palermo sollte Ciola die subversiven Strukturen der Mafia ausheben. Rom vertraute ihm anscheinend, und Bishop riet dem Detective, das ebenfalls zu tun. Petrosino traf Ciola tags darauf. Beim Anblick der lebenden Legende aus Amerika zwickte den Präsidenten kurz der Standesdünkel. »Ich sah sofort«, erzählte er später, »dass Lieutenant Petrosino bedauerlicherweise kein sehr kultivierter Mann war.« Petrosino sprach an jenem Tag ganz offen. Er teilte Ciola mit, die USA habe ihn geschickt, um herauszufinden, ob Verbrecher mit gefälschten Führungszeugnissen nach Amerika einreisten. Ciola protestierte. Auf keinen Fall seien von seiner Behörde ausgestellte Dokumente gefälscht worden. Petrosino hatte offenbar die Nase voll vom Protest italienischer Beamter. Er winkte genervt ab und sagte, »Wie kommt es dann, dass ich so viele Verbrecher verhaftet habe, die blitzsaubere Führungszeugnisse hatten, obwohl sie hier vorbestraft waren?« »Vielleicht waren sie rehabilitiert«, gab Ciola zurück. Der Präsident war clever. Tatsächlich gab es in Italien eine offizielle Form der Rehabilitierung, was aber oftmals nur bedeutete, dass man das Strafregister eines Mannes tilgte, der unterwegs nach Ellis Island war. Ciola verteidigte seine Dienststelle, wusste aber sicher, dass Petrosino recht hatte. Noch etwas anderes wollte der Polizeipräsident mit Petrosino besprechen, seine Sicherheit. Bishop hatte dem Detective bereits angekündigt, dass er in Sizilien Schutz brauche. Ohne wäre es für ihn viel zu gefährlich, sich auf der Insel zu bewegen. Ciola sah das auch so und erklärte sich bereit, Petrosino einen Leibwächter abzustellen. Das Letzte, was er wollte, war, dass ein prominenter Amerikaner in seiner Stadt überfallen oder gar ermordet wurde. Petrosino lehnte ab. »Danke, aber ich möchte keinen Leibwächter.« »Aber es ist für Sie viel zu gefährlich, alleine in Palermo herumzulaufen«, protestierte Ciola. »Sie sind zu bekannt. Wer weiß, wie viele Feinde Sie hier haben.« Petrosinos Antwort war rätselhaft. »Ich habe in Palermo auch Freunde. Die passen schon auf mich auf.« Irritiert rief Ciola einen Leutnant Poli herbei, den Leiter der mobilen Brigade, und stellte ihm den Gast vor. Poli sollte Petrosinos Verbindungsbeamter sein. Damit beschloss Ciola das Treffen. Petrosinos mangelndes Vertrauen in die italienische Polizei ging ihm eindeutig gegen den Strich. Der Detective hatte nicht einmal verraten, was er in Palermo wollte. Was immer Petrosino in der vergangenen Woche, den Anspielungen im Brief an Adelina zufolge, auch erfahren haben mochte, es hatte sein Vertrauen in Ciola und dessen Männer ruiniert. Den Leibwächter allerdings lehnte er sicher auch aus Stolz ab. Wie sähe das denn aus, wenn ein Petrosino sich von einem italienischen Polizisten durch die Stadt eskortieren ließe?